drittes Kapitel. Heute kann Ihnen gesagt werden, dass uns nur noch wenige Schritte von unserem Ziele trennen. Es gilt nur noch einen schmalen Zwischenraum zu überschreiten. Der ganze lange Weg, den wir gezogen sind, steht im Begriff, von der symbolischen Schlange beendet zu werden, mit der wir unser Volk versinnbildlichen. Wenn Ihr Kreis geschlossen ist, werden alle Staaten Europas in ihrem Ring eingeschlossen sein, wie in einem großen Schraubstock. Die konstitutionellen Einrichtungen dieser Tage werden bald zusammenbrechen, denn wir haben sie mit einem bestimmten Fehler im Gleichgewicht errichtet, damit sie sich immer zu drehen, bis die Angel, in der sie hängen, abgenutzt ist. Die Goyim glauben, sie hätten sie genügend fest zusammengeschweißt und haben sie weitergeführt in der Erwartung, dass die Waagschalen ins Gleichgewicht kommen würden. Aber die Angeln, die Könige auf ihren Thronen, werden durch ihre Vertreter gehemmt, welche den Dummen spielen. Ihre unkontrollierte und unverantwortliche Macht verdanken diese dem Schrecken, der in die Paläste gedrungen ist. Da die Könige kein Mittel haben, zu ihrem Volke zu gelangen, in dessen wahre Mitte, sind sie nicht länger imstande, sich mit ihm zu verständigen und es gegen Machthungrige zu stärken. Wir haben zwischen der weitblickenden Herrschergewalt und der blinden Kraft des Volkes einen Abgrund aufgerissen, so dass beide jede Bedeutung verloren, denn wie der Blinde und sein Stock, so sind sie beide für sich machtlos. Um Machthungrige zu einem Missbrauche der Macht zu veranlassen, haben wir alle Kräfte in Gegnerschaft zueinander gebracht, indem wir ihre liberalen Tendenzen in Unabhängigkeit auflösten. Zu diesem Zwecke haben wir allerlei Bestrebungen angeregt, alle Parteien bewaffnet, die Autorität als Schießscheibe für jeden Ehrgeiz aufgestellt. Aus den Staaten haben wir Arenas gemacht, wo ein Heer verwirrter streitend durcheinander quirlt, noch ein wenig mehr, und Unordnung und Bankrotte sind allgemein. Unerschöpfliche Schwätzer haben die Sitzungen der Parlamente und Verwaltungskörperschaften in Redeschlachten verwandelt. Kühne Journalisten und skrupellose Pamphletisten fallen täglich über die vollziehenden Gewalten her. Missbräuche der Gewalt werden schließlich alle Einrichtungen für ihren Sturz vorbereiten. Und alles wird bei dem Wüten des rasenden Pöbels gen Himmel fliegen. Alles Volk ist durch die Armut an schwere Arbeit gebunden. Fester, als es jemals durch Sklaverei und Leibeigenschaft gebunden war. Von dieser konnten sie sich selbst befreien, sie konnten sich damit abfinden. Aber vom Mangel werden sie niemals loskommen. Wir haben in die Verfassungen solche Rechte eingeschlossen, die den Massen als wirkliche erscheinen, während sie nur Eingebildete sind. All diese sogenannten Volksrechte können nur in Gedanken vorhanden sein, die nie im praktischen Leben verwirklicht werden können. Was hilft es den doppelt unter schwerer Arbeit gebeugten, durch ihr Schicksal zermalmten proletarischen Arbeitern, wenn die Schwätzer das Recht zu reden erlangen, die Zeitungsschreiber das Recht erhalten, jeden Unsinn zu schreiben, Seite für Seite mit eitlem Stumpfsinn zu füllen? Das Proletariat hat eben keinen anderen Nutzen von der Verfassung, außer bloßen, mitleidigen Brocken, die wir ihnen von unserem Tische zu werfen, damit wir sie für unsere Anordnungen günstig stimmen, günstig für die Leute, die wir mit Macht ausstatten, die Diener unserer Regierung. Republikanische Rechte sind für einen armen Mann nicht mehr als bittere Ironie. Er quält sich für das Nötigste ab, kaum ein Tag schenkt ihm etwas Nützliches, andererseits aber raubt er ihm jede Sicherheit des regelmäßigen und auskömmlichen Verdienstes, indem er ihn von Streiks seiner Kameraden oder Aussperrungen durch seine Arbeitgeber abhängig macht. Das Volk hat unter unserer Führung seinen Adelsstand vernichtet. Er war sein einziger Schutz und seine Pflegemutter um des eigenen Vorteils willen, der untrennbar mit dem Wohl des ganzen Volkes verbunden ist. Heute, nach der Zerstörung des Adels, ist das Volk in die Hände herzloser, gewinnsüchtiger Schelme gefallen, die ein schonungsloses und grausames Joch auf die Nacken der Arbeiter gelegt haben. Wir erscheinen als berufene Retter der Arbeiter von ihrer Bedrückung, wenn wir ihnen vorschlagen, in die Reihen unserer Streitkräfte einzutreten, Sozialisten, Anarchisten und Kommunisten. Wir gewähren ihnen allezeit Unterstützung gemäß der behaupteten Brüderlichkeit, der Gemeinbürgschaft aller Menschen